Meine Zuhörer, Mozarts Requiem ist Torso, aber verhüllt. Das große Fragment gibt sich als solches nicht zu erkennen und es bleibt in einigen Sätzen ungewiss, wo genau die Bruchlinien zwischen Mozarts Planung und Süßmeyers Ergänzung verlaufen. Völlig abgeschlossen wurden die beiden ersten Sätze. In den folgenden sechs als Sequenz zusammengefassten Teilen sind nur die Singstimmen vollständig. Vom berühmten Lacrimosa sind gar nur 9 Takte von Mozart überliefert, aber die im Auf- und Absteigen balancierte Gestalt gerade dieses Satzes lässt vielleicht auf originale Skizzen schließen. Sanctus, Benedictus und Osanna, vor allem das Benedictus, scheinen von Mozart angeregt, aber sind sicher nicht mehr von ihm ausgearbeitet worden. Und dass am Ende die Communio wieder auf den Anfangschoral des TDZ und auf die Kyrie Eleison-Fuge nun zum Text Cum Sanctis Tuis zurückkommt, dürfte allein Süßmeyers Idee sein. Ein großer Einfall von ihm übrigens, der das Ganze zusammenbindet, abrundet und so eben das latent Fragmentarische am meisten verhüllt. Schmerzlich mag für uns sein, dass Mozart alle Sätze außer den ersten beiden nicht mehr instrumentieren konnte. Mozart war gerade in seiner späten Zeit darin ein nie wieder übertroffener Meister. Instrumente sind bei ihm unverwechselbare Individuen, die ganz ungeahnte Perspektiven vermitteln können. Und so widerspricht die handfeste und biedere Instrumentierung an manchen Stellen doch dem Geist des Werkes. Und doch ist die Leistung des Mozart-Schülers Süßmeyer sehr hoch zu veranschlagen. Er stellt ja einen Fall äußerster Identifizierung mit seinem Vorbild dar, die so weit ging, dass sogar die Handschrift Mozarts in die seines Schülers fast ununterscheidbar ineinander überging. Der Ton des ganzen Requiems scheint vom Introitus bestimmt. Da das Ende des Ganzen den Beginn wieder heraufruft, wirkt dieser Ton gewissermaßen von zwei Seiten, auch in den schwächeren Teilen. Das Sterben hat selber dunkelhelle Bilder entwickelt, schreibt Ernst Bloch. Und vielleicht kann man den Ton des Introitus nur als ein solches Ineinander, als Zwielicht von Hoffnung als aller Tage Abend und doch auch aller Abende Tag, nämlich anbrechenden Morgen, beschreiben. Mozarts Requiem beginnt mit den zögernden Schritten der Grenzüberschreitung. Wer in Worte zu fassen vermöchte, was hier musikalisch gesagt ist, dem wäre Mozarts Glaube wohl kein Rätsel mehr. So beginnt das Problem der Interpretation hier auch mit der Darstellung dieses Schreitens. Ist dieser Beginn nur ein schwerer Kondukt, wie wir bei Helmut Rilling mit der Gechinger Kantorei und dem Bach-Kollegium Stuttgart hören? Oder ist dieser Übergang, von dem das Requiem redet, vielleicht zugleich ein Schweben und ein okkultes Schreiten, um nochmals mit Ernst Bloch zu reden? So bei Carlo Maria Giulini mit dem Philharmonia Chor und Orchester London. Thank you. Der Unterschied ist technisch genau zu benennen. In Rillings langsamem Tempo sind alle Zeiten des Vierertaktes annähernd gleich schwer. Bei Giulini dagegen, in seinem schnelleren Tempo, haben die Taktschwerpunkte mehr Auftrieb und auch vertikale Strömungsenergie. Rilling scheint zudem mehr von der alten Musik und ihrem Vokalklang auszugehen, Giulini dagegen vom modernen Chor- und Orchesterklang als einer großen Einheit. Colin Davis mit dem BBC Symphonieorchester und dem John Aldiss Chor, der in der Auffassung Giulini nahesteht, bringt noch eine weitere Perspektive ins Spiel, nämlich die der Sprache. Bei ihm wird der lateinische Text immer wieder zu einer Art konkreten Mitteilung und einem aktuellen Ruf. Das Parlando tritt in den Vordergrund. Sie hörten hier eben im Sopransolo Helen Donath, die auch bei Giulini singt. Ihre künstlerische Kraft durchdringt in verschiedener Weise Giulinis wie Davis Aufführung. Bei dem einen mehr musikalisch-klanglich, beim anderen dagegen espressiv-sprachlich. Ist der Introitus eins der erstaunlichsten Dokumente für die Umfassung ganzer Epochen und Verschmelzung von Stilen zu einem Stück, so ist der zweite Satz, die Kyrie-Fuge, mehr ein großes Zitat des Bach-Stils. Verdeckt hier der Schatten Bachs Mozart, so wirkt es in Rillings Interpretation, der die Fuge in rhythmischer Statik eindrucksvoll vor uns auftürmt. Bei Giulini in seiner leichteren Diktion ist es, als versuche Mozarts Geist, den alten Stil zu durchdringen. Der Grund liegt in der geringeren Schwere des Klangs, vor allem aber wiederum im Rhythmus. Mozarts und Bachs Grundschlag stellen sich nämlich sehr verschieden dar. Bachs Gleichmaß steht im Kontrast zu Mozarts federndem Schwerleicht und das vergisst Giulini nicht. Die nächsten, von alters her als sogenannte Sequenz zusammengefassten Teile, beginnen mit dem Dies Irae. Der große Wurf dieses Stückes liegt nicht nur in seinem Einfall, sondern auch in seiner Stellung im Gesamtverlauf des Requiems. Es wirkt in seiner hämmernden Homophonie als schlagender Kontrast zur polyphonen Verästelung des Vorigen. Oh. Das war Giulinis Interpretation. Sie verwirklicht selbst hier noch eine Klangbalance zwischen Chor und Orchester und ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Cantabile und Passionato, das nirgends das Gesangliche beeinträchtigt. Ganz anders bei Colin Davies. Er steigert das Tempo den Grenzen des Sangbaren entgegen zum Furioso hin. Bei ihm wird dieser Satz eine große dramatische Szene mit den Chorrufen fliehender Menschenmassen, in die die Fanfaren schneidend hineinschallen. Zugunsten dieses Ausdrucks wird die Gefahr des Verlustes einer kirchenmusikalisch ausgeglichenen Balance in Kauf genommen. Das Problem des Mozartschen Requiems mag auch darin begründet sein, dass es in seiner Epoche offenbar nicht mehr möglich war, das dogmatisch Objektive, so wie es die ältere Zeit noch vermocht hatte, musikalisch darzustellen. Dagegen ergreift uns die Musik überall dort, wo sie den subjektiven Reflex widerspiegelt, wo in ihr erklingt, wie das Individuum auf die großen Kirchentexte antwortet. Ein Beispiel dafür ist etwa das Tuba Mirum, wo anfangs die Vision jener Posaune, die das jüngste Gericht einleiten soll, darzustellen wäre, versagt nahezu diese Musik. Ja, sie wirkt fast unverbindlich. Tuba Mirum spargen so. Aber das höchst Bemerkenswerte an diesem Satz ist nicht sein etwas befremdender Beginn, sondern seine Entwicklung mehr und mehr auf den subjektiven Ausdruck hin, bis hin zu dem expressiven Höhepunkt des Sopraneinsatzes. Quid sum miser tunc dicturus. Hier redet auch der Text vom Ich. Was soll ich sagen? Wen kann ich mir zum Fürsprecher bitten, wenn doch kaum der Gerechte sicher sein mag? Hier, bei dieser bangen Frage, scheint mir die Sopranistin Rillings, Aline Auger, den Ausdruck ganz zu verfehlen, wenn sie frisch und aktiv jenes »Was soll ich sagen?« verkündet. Dagegen trifft die Sopranistin Helen Donath und der Dirigent Giulini hier den Ausdruck äußerst genau. Sie artikuliert zunächst verhalten die unbeantwortbare Frage, aber in dem dann immer wiederholten Wort Justus und vor allem auch am Ende doch auch mit wunderbarer Zuversicht. Auch das Ricordare ist ein musikalischer Moment von Dichte und Innigkeit. Wiederum spricht hier ja das Subjekt und bittet für sich. Wenn die Singstimmen, darunter auch Helen Donath, einsetzen, dann hören wir sie bei Giulini mehr fern und verheißend im Orchesterklang aufscheinen. Bei Colin Davis dagegen kommen die Singstimmen uns näher, befreit sich ihr Ausdruck aus aller Verschleierung, blüht der Klang auf, liegt in der Verheißung schon etwas wie Erfüllung. Helen Donaths Sopran ist nicht nur ein ideales Instrument, sie ist eben mehr als eine Sängerin, sie spricht uns unmittelbar an. Im vorletzten Satz der sechsteiligen Sequenz erscheint das Confutatis, ein Bild des Kontrasts, einerseits des Fegefeuers in der Tiefe, andererseits der in die Höhe aufsteigenden Rufe. Die Musik beantwortet die Frage nicht, ob die Gebete Erhörung finden. Das Streben in die Höhe, das zuerst so eindringlich artikuliert ist, wird am Ende ja durch die Gegenbewegung beantwortet. Zu den Worten »Sorge für mich an meinem Ende« entgleitet die Musik in entlegenste harmonische Regionen. Der Orchesterpart intoniert hier immer den gleichen Rhythmus. Ob Mozart diesen Vorgang des Versinkens in bodenlose Tiefen so instrumentiert hätte, steht dahin. Vielleicht kann man darin ein Beispiel nicht vollkommen gelungener Instrumentierung erblicken. Jedenfalls aber ist diese simple Orchesterfigur mit ihrer dreimaligen Tonwiederholung nur schwer zu beseelen. Das empfindet man vor allem bei Rilling. So vollkommen durchweg sein Chor singt, so steht doch der Orchesterpart zuweilen fast neutral daneben. Jene Orchesterfigur bleibt nahezu ohne Ausdruck, so deutlich sie auch hervortritt. Bei Giulini tritt die Streicherfigur hier weniger stark hervor, aber gerade so füllt sich die kleine Figur mit Ausdruck, dem des Zitterns und der äußersten Beklommenheit. Sie geht fast im Chorklang unter. Giolini rettet die Stelle, indem er die Chance ergreift, eine konventionelle Begleitung subjektiv zu beseelen. Am Ende des ersten großen Requiem-Teils erklingt endlich das berühmte Lacrimosa. Sein liedhafter Charakter vermag vielleicht die ungeheure Vision des aus dem Grab sich erhebenden schuldigen Menschen kaum angemessen aufzufangen. Doch ist der eigentliche Ausdruck des Stückes wiederum nicht auf das visionär sich Ereignende bezogen, sondern auf den empfindenden Menschen vor diesem Bild, auf das Weinen, das die ungeheure Spannung des vorhergehenden Confutatis löst. Die meisten Interpreten pflegen hier ein Sich-Wiegen im Schmerz darzustellen, eine konkrete Situation also. So bei Colin Davis, der das Sprachliche nicht nur beim Chor, sondern auch gleich anfangs in den kleinen Bögen der ersten Violinen in den Vordergrund rückt. Er beginnt nicht im Piano, sondern stellt den Satz in vollem, nahen Klang vor uns hin. Giulinis Interpretation dagegen beschreibt hier keinerlei Konkretes, sondern beschwört ein fernes Bild. Er lässt das liedhafte Wesen durch die Wahl eines langsameren Tempos zurücktreten. Und er beginnt vor allem den Satz im Pianissimo. Alle Bögen erscheinen bei ihm gewölbter, die Schwingung des Ganzen ist viel größer. Giulinis Interpretation des Mozartschen Requiems ist deswegen von hohem Rang, weil er den Gegenstand dieses Requiems unter einer ganz bestimmten Perspektive sieht und diese in allen Sätzen klar vermittelt. Er geht überall von der feierlichen Schönheit des wie entfernten Klanges aus, und zwar des Gesamtklangs von Orchester und Chor, die bei ihm eine Einheit bilden. Die Solisten treten zwar als Solisten hervor, aber doch nicht aus der Klangtotale heraus. Vielleicht ist die Perspektive, vom Cantabile des Ganzen auszugehen, ein italienisches Erbe. Darüber hinaus zeichnet Gelassenheit und Großzügigkeit seine Interpretation besonders aus. Das dramatische Vorwärts, Aktivität, Fanatismus sind ihm fremd. und vielleicht mag man sich an einigen Stellen mehr durchbrechende Intensität wünschen. Indessen wäre eben eine solche Grenzüberschreitung ihm nicht gemäß. Es ist nicht alles gleichzeitig zu verlangen. Man kann einen Berg nicht gleichzeitig von allen Seiten sehen. Genug, dass sich eine große Perspektive eröffnet. Hören Sie nun den ganzen ersten Teil des Mozartschen Requiems mit den Sätzen Introitus, Kyrie, dann der Sequenz bestehend aus Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Temende Majestatis, Recordare, Confutatis, Lacrimosa. Es singt der Philharmonia Chorus London, es spielt das Philharmonia Orchester London. Die Solisten sind Helen Donath, Sopran, Christa Ludwig, Alt, Robert Thier, Tenor, Robert Lloyd, Bass. Leitung Carlo Maria Giulini. Thank you.